Deutschlandfunk Kultur Tonart. Der folgende Song zählt mit Sicherheit mit in diese Kategorie: Sitting at the Dock of the Bay von Otis Redding. 50 Jahre wird der Song in diesen Tagen alt, und ebenso alt ist natürlich auch die ganze Folklore drumherum. Der letzte Song, den Otis aufgenommen hat, bevor er mit einem Flugzeug und Mitgliedern der Band The Bar Keys in einen eiskalten See in der Nähe von Madison, Wisconsin stürzte und starb. Pflichtbewusst war er mit der Band auf dem Weg zu einem Auftritt. Am Sonntag jährt sich auch sein Tod zum 50. Mal. Sitting at the Dock of the Bay war noch unfertig. An die Stelle der berühmten Five-Sequenz hatte Otis ein Instrumental-Solo vorgesehen, das später noch eingespielt werden sollte. Dazu ist es natürlich nicht mehr gekommen. Es gab nur wenige Takes, und der Mitautor Steve Cropper hat sich trotzdem entschlossen, das Stück dann zu veröffentlichen. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. Tja, einer der wenigen Welthits, die man sich nie müde hört. Aber über die Mythologisierung, die der Song nach Otis Reddings Tod hinaus erfahren hatte, was macht denn dieses Stück zum Überhit? Mein Kollege Götz Stege hat sich mal an die Gitarre und das Klavier gesetzt und die ganze Sache auseinandergepflückt. Die ersten Zeilen von Sitting on the Dock of the Bay entstanden kurz nach dem Summer of Love und dessen Schlüsselereignis, dem Monterey Pop Festival im Juni 1967. Soulstar Otis Redding war es dort gelungen, die Festivalbesucher mit schweißtreibender Hingabe in Begeisterung und Ekstase zu versetzen. Dieses neue, überwiegend weiße Massenpublikum der Hippies mit seinen eher Rock- und Folk-affinen Hörgewohnheiten war eine neue Herausforderung und vermutlich einer der Gründe, warum sich Redding und Co-Autor-Gitarrist Steve Cropper für einen schlichten Sound ohne Soul-Synkopen entschieden, mit der Basis einer Western-Gitarre im Stile von Folk-Pop-Gruppen wie Mamas und Papas oder The Association, die übrigens beide auch beim Monterey Pop aufgetreten waren. Eine andere Inspiration für den Tonfall des Songs hatte Otis Redding, als er auf seinem Hausboot im kalifornischen Sausalito saß und zum beruhigenden Geräusch der Wellen die Schiffe kommen und gehen sah. Welche musikalischen Details darüber hinaus die besondere Atmosphäre des Songs ausmachen, das versuche ich im Folgenden ein bisschen aufzuspüren. Die Grundlage ist ein äußerst entspannt gespielter Viererbeat von den Drums hier. Dazu die Western-Gitarre mit der Vier-Akkord-Folge der Strophe. Des Weiteren ein Klavier, das natürlich die Akkorde ein bisschen akzentuiert mitmacht. Ebenso wie ein Bass, der hier noch einsetzt. Und das ist die ergreifende und schlichte Grundlage für den ersten Vers von Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. Vier Akkorde, alle in Dur. Man braucht den einen Barré-Dur-Griff nur zu können, und man kann eigentlich damit den ganzen Song spielen. Gitarrist Steve Cropper, wie gesagt Co-Autor des Songs, sagt im Nachhinein, dass es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen ist, nur Dur-Akkorde zu verwenden. Einerseits im Sinne der im Pop geschätzten Einfachheit, andererseits entsteht genau dadurch die gleichmütig lakonische Stimmung des gesamten Songs. Im Refrain wäre es zum Beispiel sehr viel naheliegender gewesen, den zweiten Akkord in Moll zu halten, dann wäre es die parallele Molltonart gewesen. Bei tausenden von Stücken ist das die präferierte Akkordfolge, aber genau dadurch wäre eine Art dramatisierende Melancholie entstanden, die dem Song seinen gleichmütigen Charakter genommen hätte, so wie hier angedeutet. Stattdessen, wie gesagt, in Dur. Für den nötigen Drive sorgt das Klavier hier mit seinen Achteln. Eine besondere Sweetness kommt hier von der Gitarre, die diese Terz spielt. Und eine Linie, die sehr soul-typisch ist. Bass und Schlagzeug gerade. Hier wechselt einmal der Akkord anders. Besonders gut an der Gitarre zu hören. Soweit die Details im Refrain. Sitting on the dock of the bay, watching the tide. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Frisco Bay, der Schauplatz des Songs, war ja auch das Mekka der Hippies. Abseits vom Love-and-Peace-Rummel sitzt der Protagonist einsam da. Das, was ihn aus seiner Heimat Georgia hat aufbrechen lassen, ist hier auch nicht besser. Der Song transportiert also ein eindeutig anderes Narrativ als die kollektive Selbsterfahrung der bunten Dropouts, bei denen es offenbar für den am Kai Sitzenden auch nichts zu holen gab. Dazu die hohe Arbeitslosigkeit, auch in Kalifornien, vor allem bei Afroamerikanern, und der allgegenwärtige Rassismus. Interessant ist in diesem Zusammenhang noch die Zeile »I can't do what 10 people tell me to do«. Order zu befolgen ist also seine Sache nicht. Ihn als Benachteiligten treibt es offenbar in die Isolation statt in die Hippie-Kommune. Ein Teil des großen Erfolges des Songs war ja leider auch bedingt durch den Tod Otis Reddings durch einen Flugzeugabsturz kurz nach den Aufnahmen am 10. Dezember 1967. Erst danach erschien Dog of the Bay als Single und wurde im Laufe der kommenden Jahre mit Preisen überhäuft. Götz Steger untersuchte Sitting at the Dock of the Bay. Der Welthit wird in diesen Tagen 50 Jahre alt. Und wie gesagt, sein Schöpfer Otis Redding, am Sonntag vor 50 Jahren ist er gestorben.